Sie hören Es saß in meiner Knabenzeit von Wilhelm Busch aus Wikisource der Freien Quellensammlung, gelesen von Jonathan Groß. Es saß in meiner Knabenzeit ein Fräulein jung und frisch im ausgeschnittenen grünen Kleid mir vis-à-vis bei Tisch. Und wie es denn so mit Kindern geht, sehr frömmig sind sie nie. Ach, dachte ich oft beim Tischgebet, wie schön ist doch Marie.